Wo ist die Kaiserin? Sie schläft noch, Hoheit. Was ist denn los? Mein Kind, man schläft hier nicht so lang. Warum? Ich dulde keinen Müßiggang. Ich war so müde. Um 5 Uhr früh beginnt der Tag, pünktlich beim Glockenschlag jeden Morgen. Ich will heute reiten. Ordinär. Und du bist krank, man trabt als Kaiserin nicht umher. Wie Degutant. Warum denn nicht? Weil man nicht soll, was nach dem Protokoll streng verboten ist. Zeig mir mal deine Zähne her. Auf gutem Grund die Zähne. Ja, ist das so schwer. Öffnen Sie den Mund, wie Sie zucken. Das darf nicht sein. Bin ich ein Pferd? Oh nein, geh doch ein Vormitt. Sie kritisieren an mir nur herum. Was ich auch will, ist verboten. Ich will, dass du zur Kaiserin wirst. Du bist noch nicht gezählt und gezogen. Ich glaub, sie sind nur neidisch auf mich. Neidisch auf dich, das ist wirklich komisch. Ich will lernen, erst mal bescheiden zu sein. Ich möchte... Nein! Hilf mir, Franz Josef, sieh, wie deine Mutter mich wählt. Überlass sie mir, sie wählt mich. Ich erzieh dich durch Schwerzigkeit. Überlass sie mir, mein Sohn, ich erzieh. Lass mich nicht allein. Ich stünde gern an deiner Seite, doch wär es besser für uns beide, wenn du dem Rat von meiner Mutter folgst. Sei streng. Sei stark. Also, lässt du mich im Stich?